WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Freitemennacht, wie immer, am Dienstag. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Piet und ist 48. Guten Morgen. Hallo. Ja, der Piet hört mich. Ich höre dich, Jürgen, ja. Ja, sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist. Danke. Über was reden wir? Ja, ich war gestern Abend schon mal an deiner Sendung, habe ich teilgenommen, beziehungsweise habe ich mir die gestern Abend angesehen und habe im Zuge dessen gestern Abend schon mal ein paar Themen verstanden oder beziehungsweise aufgegriffen, wo ich irgendwie mit dir mal drüber sprechen wollte. Mhm. Also ich bin seit 5 Jahren in einer, ja, ich weiß nicht mal, ob ich es Beziehung nennen kann. Ich war früher verheiratet und habe aus dieser Ehe auch ein Kind. Mhm. Und wir haben uns aufgrund dessen, dass ich eben eine Dame kennengelernt habe, voneinander getrennt. Und nach eben vor 2 Jahren und seit 2 Jahren bin ich eben jetzt alleine und führe diese Beziehungen, wie auch immer ich sie nennen möchte, sehr, für mich sehr unbefriedigend, und wir beide haben leider nie zusammengefunden. Wir treffen uns noch regelmäßig, sage ich, oder unregelmäßig, so 1-2 Mal die Woche, und da kommt man sich halt sehr, sehr benutzt vor, sage ich jetzt mal. Ja. Warum ist das so unbefriedigend? Ja, weil wir hatten an für sich mal vorgesehen, dass wir diese Beziehung zusammen haben, mhm, und dass wir zusammenziehen und ein Leben zusammenführen. Und sie ist eben schon über 17 Jahre jetzt mit jemandem zusammen, der auch von unserer Beziehung weiß. Mhm. Und sie kann nicht den Abschwung schaffen, wirklich, aus dieser alten Beziehung. Genau so ist es, ja. Und dann plätschert das jetzt so vor sich hin mit euch. Genau so ist es, ja. Und für dich sehr unbefriedigend, weil es nur 2 Mal in der Woche ist? Ja, manchmal ist es auch nur 1 Mal in der Woche, ja, dass wir uns gesehen haben. Ich meine, wir waren zusammen in Urlauben, wir sind zusammen in Urlaub geflogen. Ihr wart in Urlaub, und war die Frequenz früher dichter, dass ihr euch gesehen habt? Ja. Ja, ja. Warum bist du denn überhaupt noch mit der Frau zugange, wenn das nicht so läuft, wie du möchtest? Also Domian, ich muss dir sagen, ich meine, ich bin jetzt keine 15 mehr oder sonst irgendwas, aber ich habe in meinem, um sowas, sage ich jetzt mal, augenscheinlich oder beziehungsweise nicht objektiv beurteilen zu können, aber ich habe in meinem ganzen Leben niemanden so geliebt wie diese Frau. Und ich, oder ich kann da nicht mal von einer veränderten Vergangenheit sprechen, sondern das ist umso tragischer. Umso tragischer. Ja. Mhm. Und das ist auch bei ihr noch so. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie, sage ich jetzt mal, eine unstete Beziehung zueinander führen und irgendwie, oder miteinander führen und irgendwie, sage ich jetzt mal, ja, einfach nur des Sex uns wegen treffen. Mhm. Von deiner Seite aus ist das schon eine große Liebesbeziehung, eine ganz große Liebesbeziehung. Von uns beiden auch, glaube ich. Mhm. Ja, umso merkwürdiger, wenn es von beiden Seiten so gesehen wird, wie du es gerade von deiner Seite aus schilderst. Ja. Warum klebt sie denn dann so an ihrer alten Beziehung, die ja offensichtlich nicht so toll sein muss, wenn sie sich auf dich eingelassen hat? Also, ich will jetzt nichts über ihren Beruf sagen, weil, was weiß ich, ich denke jetzt, vielleicht hört mich auch irgendjemand, der es vielleicht auch kennt oder vielleicht meine Stimme erkennt daran, weil ich auch ein bisschen im öffentlichen Leben stehe. Und das Problem ist, unsere Beziehung war von Anfang an irgendwie auf einem sehr ungünstigen Fuß aufgebaut. Ich bin bei ihr in einer sogenannten Behandlung gewesen, und ich hatte also mal ein körperliches Leiden und hatte eine physiotherapeutische Behandlung nötig. Mhm. Ich wollte darüber jetzt anfangen, aber das habe ich schon gesagt. Und im Zuge dessen, sage ich jetzt mal, ich bin ihr begegnet, und das war darum glaube ich auch an sowas wie ein Schicksal. Mhm. Ich bin ihr begegnet und... Also ihr, du warst, jetzt kann man es ja sagen, du hast es ja so erklärt, du warst ihr Patient. Ja, genau. Ja. Mhm. Und in dem Moment, also ich hatte in einer ganz anderen Praxis angerufen und habe in einer ganz anderen Praxis an sich einen Termin gehabt, aber in diesem Ort, in dem wir dort leben, habe ich gedacht, das muss nur diese Praxis sein, weil eine andere kannte ich gar nicht und bin da einfach vorgefahren und bin dort reingegangen und dann habe ich gesagt, ich habe mit jemandem gesprochen, der einen hier an ortsansässigen Dialekt spricht und da hat sie gesagt, ja, sie stehen ja aber hier nicht in dem Buch drin und da habe ich gesagt, und sie hatte aber auch einen Mitarbeiter, der in dieser Zeit eben diesen Dialekt sprach und dann hat sie gesagt, ja gut, dann hat er das vergessen einzutragen und ich habe sie gesehen und sie hat gesagt, ich habe jetzt zwar an für sich Feierabend, aber ich behandle sie dann noch. So fängt es an. Aber trotzdem, meine Frage war ja gewesen, okay, das ist eine schöne Geschichte, die du jetzt erzählst, wie ihr euch kennengelernt habt, aber warum, oder ich frage noch anders, sie ist 17 Jahre mit einem anderen Mann zusammen. Wie ist diese Beziehung? Was erzählt sie über diese alte Beziehung? Sie sagt zu mir, dass sie zu diesem Menschen keinerlei sexuelle Verbindung hat. Also da passiert nichts. Und das ist halt für mich sehr, sehr schwierig gewesen, dieses zum einen mal zu glauben, zum anderen damit umzugehen. Dass wenn wir meinetwegen uns mal nicht gesehen haben und sie mir per SMS eine Nachricht geschrieben hat, gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen, dann wusste ich, dass dieser Mensch eben, oder weiß ich noch immer, ist ja nicht mal zu Ende, dass dieser Mensch abends neben ihr im Bett schläft. Okay. Und das war für mich und ist für mich unglaublich schwierig. Verstehe ich. Also keinerlei sexuelle Beziehung. Wie ist denn der Rest der Verbindung zwischen den beiden? Sie sagt zu mir, dass sie zu diesem Menschen ein außerordentlich großes Vertrauen hat, was sie eben zu mir nicht hat. Ach so. Ah. Also da ist eine große Bindung, vielleicht eine tiefe Freundschaft auch zwischen den beiden. Und dieses hat sie zu dir nicht, obwohl sie dich auch so liebt, wie du gerade gesagt hast. Ja. Dazu gibt es eine Geschichte. Wir haben also uns aufgrund dieser Schwierigkeiten, die wir haben, dass ich ihr nicht vertraut habe, sie mir nicht etc., sehr häufig uns gestritten deswegen und sage ich jetzt mal wirklich auch exzessiv gestritten. Also wir haben uns nicht irgendwie körperliche Gewalt angewendet, aber wir haben uns sehr lautstark miteinander auseinandergesetzt und wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, wir machen jetzt eine Pause von unserer Freundschaft, das wird nichts, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Und ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt schon von der Mutter meines Kindes getrennt und ich habe alleine in diesem Haus gewohnt und ich war unglaublich alleine und ich bin ein Mensch, der in der Familie und mit Familie sein ganzes Leben aufgewachsen ist. Wir wollen nicht so weit ausschweifen. Ich will wissen, warum sie zu dir nicht ein solches Vertrauensverhältnis aufbauen kann wie zu dem Mann. Okay, wir haben uns dann 4 Wochen voneinander getrennt und haben gesagt, wir sehen uns mal gar nicht. Und während dieser Zeit habe ich eine andere Dame kennengelernt, mit der ich mich mal getroffen habe. Und sie hat mir gesagt, wo bist du? Dann habe ich gesagt, ich bin zu Hause. Und dann ist sie bei mir zu Hause vorbeigefahren und hat mich mit dieser Frau an meinem Tisch sitzen sehen. Mhm. Und dann, von da an hat sie zu mir kein Vertrauen mehr. Ach so. Na ja, gut, also Gott, sie hat... Ich habe gesagt, du sitzt jeden Tag mit ihr. Ja, allerdings, da gebe ich dir recht, Pete. Da gebe ich dir wirklich recht. Dann soll sie mal klein mit Hut sein. Aber, ja gut, diese Dame hat aber von dem Vortag zu dem nächsten Tag bei mir übernachtet. Ja gut, mein Gott. Plätschert das. Und ich habe dann letztes Jahr, weil ich mit der Situation noch nicht mehr klargekommen bin, habe ich letztes Jahr sogar einen Suizidversuch. Naja, das finde ich immer ziemlich grenzwertig oder schlimm, Pete. Du bist ein 48-jähriger Mann, du hast ein Kind, da bringt man sich nicht wegen... Du hast 3 Kinder, da bringt man sich nicht wegen einer Frau um. Mensch. Also, das ist ja nur wirklich völlig klar. So, ja, aber jetzt die Frage ist jetzt, wie das weitergeht. Sie will offensichtlich nicht so viel mehr, sie reduziert das. Ne? So ist es, du hast es beschrieben. Derzeit auf jeden Fall, ja. Und sie lässt das auch immer so offen. Sie sagt zu mir... Im Moment kann ich nicht. Gut. Ich sag dann immer, dann würde ich an deiner Stelle, wenn so, auf so einen Larifari würde ich mich gar nicht mehr einlassen. Dann ist jetzt Schluss. Und nicht einmal oder zweimal in der Woche. Schluss. Domian, das Problem ist nur, dass wir einfach unglaublich fest aneinander hängen und dass wir eine wahnsinnige Liebe füreinander empfinden. Das ist nicht so, dass also so eine wahnsinnige Liebe kann das nicht sein, wenn sie, ja, wenn sie dich da so hängen lässt. So wahnsinnig kann es nicht sein. Und sie hat, sie hat ja eine Position ergriffen. Die will dich nicht. Die will dich nicht wirklich als vollwertigen Liebhaber haben. Die laviert so ein bisschen mit dir rum. Würde ich mir nicht gefallen lassen an deiner Stelle. Zack. Okay. Es gab genug Chancen. Jetzt ist Schluss. Okay. Das ist natürlich hart für dich, verstehe ich schon. Ja. Aber da musst du dann durch. Dass diese Situation, in der du jetzt lebst, die ist auch hart. Weil das ist schon verletzend und auch demütigend, finde ich. Mhm. Ja. Pete, mehr kann ich nicht sagen. Nee, das Handel. Das ist jetzt so lange schon, das läuft jetzt so lange. Du musst jetzt da ein Zeichen setzen. Vielleicht beeindruckt sie das ja sogar, wenn du ein Zeichen setzt. Vielleicht bist du ja viel zu weich mit der auch. Kann ja auch sein. Ich weiß. Das hat mir eine Psychologin, bei der ich mal deswegen gewesen bin über mehrere Wochen, um das mit ihr zu besprechen, die hat das zu mir auch gesagt. Die hat gesagt, ich nehme an, wenn sie den Stecker aus der Dose ziehen, dass sie dann eine Entscheidung treffen will, die unter Umständen vielleicht sogar zu ihren Gunsten ausfällt. So, du ziehst den Stecker aus der Dose. Mhm. Mehr kann ich nicht sagen. Lieber Piet. Herzlichen Dank, Domian. Alles Gute. Viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Mach's gut, Jürgen. Tschüss, ciao. Ich habe wieder was gehört hier. Mein Stuhl quietscht schon wieder. Gerade während des Gesprächs. Hört ihr es? Da, sogar ein bisschen. Ich habe ja schon von einem ganz tollen und freundlichen Zuschauer oder Zuhörer eine Dose Öl geschenkt bekommen. Die muss ich mal irgendwie in Aktion bringen, damit das Ding hier nicht mehr quietscht. Das irritiert mich ein bisschen. Ich wippe ja immer ganz so ein bisschen während des Gesprächs mit meinem Stuhl hier rum. Dann darf es nicht quietschen. Hier ist Thomas. Thomas ist 43. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Thomas, um was geht's? Quietsch ruhig auf deinem Stuhl, gar kein Problem, immer rumquietschen. Erstmal ganz schöne Grüße aus Köln. Ah. Ich finde es ja ganz schön, dass es dich gibt und dass es so Leute gibt, die sich die Probleme von anderen Leuten anhören. So, schöne Grüße zurück nach Köln. Ja, danke. Ja, so. Also ich würde mich hier als den deutschesten Deutschen bezeichnen, den wir hier in Deutschland haben. Den deutschesten Deutschen, den es in Deutschland gibt? Ja. Was heißt denn das nun? Bist du in der NPD oder was? Nein. Ich war mal in der NPD gewesen für ein paar Tage oder zwei, drei Wochen und bin dann wieder ausgetreten. Wie unappetitlich. Weil die Leute mir zu nonkonform waren. Zu nonkonform? Ja, die waren einfach nicht, ich konnte mich mit denen einfach nicht anfreunden. Wie bist du denn drauf? Ich bin nicht rechtsradikal, das würde ich jetzt damit absolut nicht sagen. Mhm. Ich finde, unsere Politik sollte sich so ein kleines bisschen ibnen, was so die Schweiz beispielsweise hergibt. Also du spielst auf das Referendum der Schweiz an, dass die Zureise von Ausländern gestoppt wird. Zum Beispiel, viele andere Themen auch, beispielsweise Ausländereinsätze. Ich war 12 Jahre lang bei der Bundeswehr gewesen, habe Auslandseinsätze hinter mir gehabt, habe viele Waffen angebaut und habe da mit Sicherheit einiges gemacht, was nicht schön ist. Was denn? Ohne näher drauf einzugehen, möchte ich auch nicht näher drauf eingehen. Moment, du hast einige Sachen bei der Bundeswehr gemacht, die nicht schön sind. Was heißt das? Jetzt musst du es jetzt auch raus damit. Also ich war in Ländern eingesetzt gewesen, wo Bomben angebaut wurden, die dann in Jugoslawien abgeworfen wurden. Wie weit welche Menschen getötet worden sind, kann ich jetzt näher nicht sagen. Mhm. Möchte ich auch, wie gesagt, jetzt nicht näher so nah drauf eingehen. Ich finde es immer schön, wenn ein Land sagt, ich halte mich komplett raus aus dieser Schoße. Also du möchtest gerne, dass Deutschland auch nach dem Vorbild der Schweiz neutral ist. Richtig. Mhm. Wenn ich so diese ganzen Kriege, wenn ich den Zweiten Weltkrieg ansehe, wäre Deutschland da schon neutral gewesen, wäre es auch gar nicht dazu gekommen. Natürlich. Das ist natürlich eine Überlegung, die man durchaus anstellen kann. Allerdings wäre das nicht ein Traum gewesen? Natürlich wäre es ein Traum gewesen. Dann wäre dem Land und Europa sehr, sehr viel Leid erspart geblieben. Richtig. Aber am Anfang klang mir das ein bisschen, was du gesagt hast. Ich zuckte ja schon zusammen. NPD, und das klang nicht sehr ausländerfreundlich, was du da gesagt hast. Nein, also ich möchte die Ausländer nicht irgendwo in eine Schiene reinwerfen. Ich habe sehr wohl was gegen Ausländer, die sich als Schmarotzer hier irgendwo so einbürgern. Hast du auch? Ja? Hast du? Dann hoffe ich, dass du auch etwas gegen Deutsche hast, die sich als Schmarotzer hier. Selbstverständlich. Okay, ich bin selbstständig. Da müssen wir gar nicht einen Unterschied machen. Ich zahle sehr viel Geld in diesen Staat rein, an Steuern. Mhm. Mich macht es krank, wenn ich sehe, dass andere Leute, ich kenne auch mehrere Beispiele, Namen möchte ich keine nennen, um Gottes Willen, die dann hingehen und sagen, arbeiten, warum? Ich kriege das gleich doch an Hartz IV. Okay. Arbeiten brauche ich nicht. Gut. Aber das ist ja kein spezifisches Ausländerproblem. Wie gesagt, das haben wir bei Deutschen genauso. Richtig. Das ist richtig. Mhm. Das haben wir bei Deutschen genauso. Richtig. Vollkommen klar. Vollkommen klar. Welcher Partei stehst du denn heute nahe, wenn du da aus dieser, ich mag den Namen gar nicht in den Mund nehmen, aus der Partei rausgegangen bist wieder? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mhm. Es gibt keine Partei, die ich wählen könnte. Mhm. Du bist Kölner. Köln ist ja nun bekannt für seine Weltoffenheit. Hier gibt es viele Kulturen. Hier sagt man diesen wunderschönen Satz: Jeder Jack ist anders. Bist du denn? Ich frag mal anders. Du bist schwul, ne? Ich bin bisexuell, und das, ja. Und das ist gut so. Aber das kommt aus Berlin. Ja gut. Gut, Berlin und Köln sind ja Schwestern und Brüder im Geiste. Nein, ich meine, würdest du das denn auch unterschreiben, so nach dem Motto, jeder Jack ist anders und leben und leben lassen? Prinzipiell ja. Ja. Prinzipiell ja. Dann sind wir uns ja schon mal ganz gut auf einer Ebene begegnet. Also man muss sicherlich, gar keine Frage, hier und da kann man Abstriche machen. Mhm. Ich selber bin nicht schwul, ich bin hetero, aber meine besten Freunde sind schwul beispielsweise. Mhm. Das ist für dich kein Problem. Und würde da nie irgendwie sagen, das geht nun gar nicht, die müssen, keine Ahnung, könntest du denn auch werden oder immer, also vollkommener Quatsch. Ja. Könntest du denn auch eng befreundet sein, könntest du auch sagen, zu einem türkischstämmigen Menschen oder jemand, der aus, weiß ich, Marokko oder Ägypten kommt, das ist mein bester Freund? Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Es kommt auf die Mentalität an, auf die Art des Menschen. Mhm. Wenn das ein Mensch ist, der jetzt hingeht und sagt, ich lege lieber meine Füße hoch und habe gut Kindergeld, und dann ist das eine Sache, wo ich sagen würde, damit kann ich gar nicht umgehen. Mhm. Wenn dieser Mensch arbeiten geht und genauso Steuern einzahlt wie ich, selbstverständlich. Jetzt erzähl mir doch noch mal ein paar Sätze aus deiner, wenn auch sehr kurzen Vergangenheit bei der NPD. Was hast du da erlebt? Wir hatten eine Weihnachtsfeier gehabt. Ich möchte nicht sagen, dass die Leute jetzt irgendwie asozial gewesen sind oder sowas. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Die waren nett gewesen. Aber die waren einfach von ihrer Ideologie anders wie ich. Was hat dich denn besonders gestört an deren Ideologie? Das Extreme will ich jetzt auch nicht sagen. Also wie gesagt, ich komme aus Köln. Wir sind in der NPD, gibt es dort 19 Leute, die dort aktiv sind. Und das war alles, wo ich so sage, erreichen kannst du nichts. Erreichen kannst du dort gar nichts. Und ich bin ein Mensch, ich möchte gerne etwas erreichen. Ich möchte gerne wirklich etwas anfassen, etwas erreichen, etwas machen. Okay, etwas. Aber die Positionen, haben die dich nicht in gewisser Weise, oder die Grundpositionen der NPD, wie haben die dir gefallen? Das ist sehr schwer zu formulieren. Also auf der einen Seite, einer von wenigen Parteien, die was machen für Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich dahinter stehen würde, die aber zu extrem sind. Weißt du, was ich dir da erwidere? Dass genau die das Schlimmste für Deutschland machen. Denn durch das, was sie machen, durch die Agitation, durch diese Positionen, schaden sie unserem Land ungemein und machen genau das Gegenteil von dem, was sie vorgeben zu tun. Du, und das muss dich eigentlich auch provozieren, wenn du so eine Neutralitätsidee hast, wie du es gerade gesagt hast, dann bist du bei denen ja nur auch ganz falsch angesiedelt. Ich höre gerade etwas, Thomas, dass wir noch jemanden in der Leitung haben, einen, ich glaube, türkischstämmigen Menschen. Stimmt das? Hallo? Ja, hallo. Ah, wer bist du? Wie heißt du? Nein. Bin ich jetzt weg? Du bist du, Thomas, bleib mal bitte, bleib bitte auf jeden Fall am Telefon. Ich begrüße mal eben den neuen Anrufer, nämlich, wie ist der Name? Naim. Ja. Du kommst, deine Familie aus der Türkei? Türkei, genau. Naim. Ja. Und wie alt bist du, Naim? Ich bin 40. 40? Ja. Und wie lange lebst du schon in Deutschland? Oder 35 Jahre. Also gut, dann bist du ja quasi hier. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Okay. Jetzt hat Naim, du hast gerade so ein bisschen mitgehört, was Thomas gesagt hat. Ja. Ja. Magst du was da erwidern dazu? Ja, also Domian, ich habe bei euch angerufen, weil ich genau das gleiche Problem habe, nur in die andere Richtung. Also ich habe zum Beispiel unheimlich Probleme mit Deutschen. Ach. Ja. Inwiefern? Erzähl mal. Also es gibt mehrere Beispiele, Domian. Es ist so, ich bin mit Deutschen aufgewachsen. Mhm. Hab auch Abitur mit allen drum und dran, Berufsausbildung, also dieses typische deutsche Schiene, Beruf geht über alles. Ich meine, dass ich die Sprache auch einigermaßen sehr gut kann. Perfekt. Ich bin da auch weltoffen. Ich mag eigentlich viele Bevölkerungen. Ich treffe mich mit diversen Nationalitäten. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Okay. Nur seit vier, fünf Jahren, merke ich, dass die Chemie zwischen mir und den Deutschen überhaupt nicht stimmt. Kann man so sprechen von den Deutschen? Leider ja. Ich zucke immer zusammen. Darf ich mich mal ganz kurz einmischen? Ja, gerne, Thomas. Da würde ich den Nein ja gerne mal zu mir nach Hause einladen und er würde sagen, ich bin ein ganz anderer Mensch. Nein, also ja, erklär doch mal, bevor wir weitersprechen, weil ich mag gar nicht darüber, ich mag nie von den Ausländern sprechen, weil das ist einfach Unsinn. Ja. Es gibt Facetten, wie bei Deutschen auch. Aber du hast jetzt gesagt, du hast mit den Deutschen Probleme. Warum? Ja. Warum? Also, Domian, das ist überall, ob das jetzt in der Stadt ist oder jetzt überwiegend auch in der Arbeit. Da ist, zum Beispiel hatte ich jetzt einen neuen Job angefangen. Was machst du beruflich? Ich bin im IT-Bereich. Ja. Einen Job angefangen, da waren wir beim Kunden, da sind wir zurückgekommen, war ein schönes Wetter, haben wir draußen geraucht. Und die wussten, dass ich auch neu bin. Ich stand dann 5 Meter vor der anderen Gruppe, dann fingen so die Sätze an, die Türken stinken, die Türken essen Knoblauch. Also ich mit Krawatte, Anzug und Mercedes E-Klasse. Ne? Also ist schon eine gehobene Position, sag ich mal. Ich verstehe schon, ja. Und dann im Büro hatte zum Beispiel ein Mitarbeiter extrem Probleme mit Türken. Ne? Also das heißt, wir sind eigentlich in einem sehr seriösen Berufsumfeld. Und dann kommen die Sätze so, Türken schlagen nur und Türken sind sofort handgreiflich und brutal und so weiter und so fort. Okay, das glaube ich, dass es Leute gibt, die das so sagen, so wie es auch Türken gibt, die uns Schweinefresser nennen oder weiß ich was alles. Aber daraus würde ich doch nicht einen allgemeingültigen Satz konstruieren. Domian, das sind so Beispiele. Ich habe zum Beispiel auch den Beispiel an unseren Nachbarn. Also wir leben seit 7 Jahren zusammen. Jetzt haben die so ein Gerät gekauft, wo ich gesehen habe, oh, das funktioniert, das war mir nicht bewusst. Da habe ich gefragt, Mensch, kann ich das mal einmal ausprobieren, dass ich das mal vor meiner Garage mal ausprobiere. Da kam sofort denen das Gedanke so mit, oh, schließ doch dein eigenes Wasser an, so. Das ja, ist so. Weiter weg ist zum Beispiel ein Nachbar aus Kasachstan. Den kann ich fragen, was ich will. Ich kann da klingeln, wann ich will. Ich kann da Hilfe bekommen, wann ich will. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Das ist die menschliche Atmosphäre. Bei dem Deutschen habe ich immer das Gefühl, mir erschüttert das, was du sagst. Aber Thomas kribbelt's. Ich höre es schon. Er will auch was sagen. Ja. Ich wollte nur sagen, mich erschüttert es deswegen, wie eben erwähnt habe, ich bin eigentlich die meiste Zeit mit fünf Jahren hier gekommen. Ich bin die meiste Zeit mit Deutschen aufgewachsen. Ja, du bist ja eigentlich Deutscher, fast schon. Ja, aber jetzt geben wir mal dem Thomas das Wort. Ja. Wir leben in einer Ellenbogengesellschaft. Das ist so. Leider Gottes ist es so. Leider. Muss ich ehrlich sagen. Würde es nach meinen Idealen gehen, würden wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben. Nämlich? Da würden wir in einer Gesellschaft leben, in der wir viel besser zusammenleben könnten. Miteinander. Gar keine Frage. Ich sehe es auch sehr wohl so, dass wir Ausländer brauchen. Das sehe ich sehr wohl so. Gar keine Frage. Das kann man diskutieren, das kann man wegdiskutieren, ja, aber die Probleme werden dadurch nicht behoben. Also Thomas, wenn ich noch eine Sache dazwischen sagen kann. Ja. Also es ist so, die wirtschaftliche Situation ist ein Punkt. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist die menschliche Situation. Das heißt, ich bin Mensch, uns hat der liebe Gott so erschaffen, dass wir nur zusammenleben können, kollektiv. Und wenn ich irgendwo hingehen möchte, will, statt Kaffee trinken, dann möchte ich auch als Türke auch mal mit einem Deutschen vernünftig sprechen. Ja, aber das zusammen geht. Feiern, kann ja, Kaffee trinken aber oder so. Mensch, aber ich habe das seit, sehr gerne, ich hab das sehr seit gerne. 4 Jahren erlebe ich immer, in welcher Situation es ist, beruflich oder privat. Es ist immer eine gewisse Kälte da. Und was mir unheimlich als Südländer vielleicht, was ich unheimlich vermisse, diese Menschennähe ist einfach nicht vorhanden. Also es nein, ist kalt, also ist so wie ich das gemerkt habe. Okay. Du hast einen Mercedes. Es ist, warum hast du als Ausländer so einen Wagen, ich nicht? Lass mich doch zu Ende sprechen. Wie kann ich von diesen Menschen einen Vorteil ziehen? Okay, ja. Wir haben es verstanden. Nein. Also ich muss dir sagen, ich hab's verstanden. Ich kann dir das komplette Gegenteil aus meinem Umfeld sagen. Mein Umfeld ist komplett gemischt. Nationalitäten gemischt. Ich kann das nicht nachvollziehen, was du sagst. Auch ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Ausländern aus verschiedenen Gruppierungen gemacht, so wie ich schlechte Erfahrungen mit Deutschen gemacht habe. Und ich zwinge mich dazu, nicht ein Pauschalurteil zu schließen daraus. Domian, genau deswegen, also ich habe ja angerufen, nicht um die Deutschen jetzt zu reformieren. Ich möchte wissen, warum das erst seit 4-5 Jahren so ist. Wundert mich auch, wenn du vorher andere Erfahrungen gemacht hast. Ich habe auch ein Buch jetzt über Soziologie geschrieben. Das heißt, ich habe die besten Leute auf der Welt, die sich wirklich nur mit Psychologie studiert haben, durchstudiert, habe das zusammengefasst und so weiter. Also es ist ja so, ich spreche jetzt nicht irgendwas heraus, weil ich nichts anderes zu tun habe. Okay, aber du musst dann auch zugestehen, dass es natürlich auf der anderen Seite auch gerade in den Großstädten auch viele unangenehme Erfahrungen gibt, die wiederum Deutsche mit ausländischen Jugendlichen zum Beispiel machen. Das muss man ja auch. Da habe ich auch sehr große negative Erfahrungen gemacht, muss man ganz klar sagen. Ja. Domian, bevor mir jetzt noch mal irgendeiner etwas sagt, ist das möglich, dass der Herr Nein meine Telefonnummer bekommt? Ja, ich wollte mich gerade sagen, eigentlich haben wir doch eine großartige Chance hier. Wir haben zwei nette Männer hier, nämlich den Naim und den Thomas. Und der Thomas hat gesagt, ich würde dich, Naim, gerne mal nach Köln zu mir einladen. Würdest du die Einladung annehmen, Naim? Ja, gerne, aber ja, warum nicht? So, aber dann werden wir nämlich jetzt gleich, wenn das Gespräch hier vorbei ist, die Telefonnummern euch mal gegenseitig austauschen. Ja. Das wäre doch ein Träumchen. Finde ich eine gute Idee. Das wäre doch schön. Und mal sehen, was draus wird. Vielleicht unterhalten wir uns dann nochmal hier. Ja. Ihr beiden. Gerne, Domian. Ich verabschiede mich jetzt von Naim und Thomas und wir rufen euch gleich nochmal an wegen des Austausches der Nummern. Alles klar. So machen wir das. Okay, alles Gute. Schönen Abend, Domian. Ciao, tschüss. Danke. So muss es sein. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Und vielleicht hören wir dann eine nette Geschichte, wenn die beiden miteinander gefeiert haben oder so etwas demnächst hier. Wir haben 1.28 Uhr. Morgen ist Themensendung und morgen heißt unser Thema Autos. Ich möchte gerne mit euch rundherum über dieses Thema sprechen. Wer von euch ist Autofetischist? Wer von euch sagt, das Auto geht mir über alles? Wer von euch benutzt das Auto für Sex oder sagt, ich kann nur im Auto Sex haben? Wer hasst von euch Autos? Wer hat mit Autos oder wegen Autos schon irgendwelche verrückten Sachen erlebt? Und zum Thema Autos gehören natürlich auch Unfälle. Wer von euch hatte schon einen schweren Unfall verschuldet oder unverschuldet? Ich bin sehr gespannt, was ihr mir morgen alles erzählen werdet. Ihr habt es hier mit einem Autofan zu tun, das ist euch klar, wenn wir morgen diskutieren. Also Autos, ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch sehr gerne während der Sendung das Thema Autos. So, freie Themennacht jetzt, heute weiter hier, Barker. Barker ist 34, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Barker. Grüß dich. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil es mir Donnerstagabend Überraschung gehabt, meine Frau war weg mit den Kindern. Deine Frau war weg mit den Kindern? Ja. Wie viele Kinder habt ihr? 3. Wie alt sind die Kinder? 13, 8 und 4, wird der Kleine. Und sie war Donnerstagabend, du kamst von der Arbeit und sie war weg? Ja. Wo ist sie? Das kann mir keiner sagen. Du weißt überhaupt nicht, wo sie ist? Ich war bei der Polizei. Bitte? Ich habe erstmal gewartet, Donnerstag, Freitag, dass das vielleicht sich beruhigt oder so. Mhm. Da war ich bei der Polizei, ob die was wissen. Die Polizei konnte mir auch nicht helfen. Die haben mich nach einer Stunde angerufen, haben die wohl überall angerufen und nachgefragt. Er sagte, ist nichts. Hat deine Frau, haben die Kinder Sachen mitgenommen, Koffer? Eigentlich nicht. Alles wie hier ein bisschen durchfühlt und die Pässe waren weg. Aber die Pässe haben sie mitgenommen? Ja, das Stammbuch hat sie auch mitgenommen. Hat sie Geld mitgenommen? Nein, hat sie nicht. Sie hat aber die Karte, die kann Geld abheben, dass sie Geld abheben kann und so. Das ist kein Thema, aber hat sie nicht. Ich habe heute noch auf der Bank geguckt. Nichts. Hattet ihr in den letzten Wochen, Monaten Streit? Ja. Weswegen? Der meiste Streit, sage ich auch wegen meinem Sohn, wegen dem 13-Jährigen. Der geht auf eine Realschule und der hat dann gerade, wie die Kinder halt sind, dann auch pubertiert, keine Ahnung. Und die Schule hat öfters angerufen und, das hat sie dann auch ein bisschen gestaut dann, ne? Aber weswegen habt ihr beiden Erwachsenen dann gestritten miteinander? Eigentlich müsst ihr dann an einem Strang ziehen. Sie haben, vor 3 Wochen bin ich dann von der Arbeit noch zu meiner Stammkneipe und hab mir noch 2 Bier gegönnt, Feierabend, Freitagsbier. Ich kam nach Hause, hab mich gefreut auf meine Frau, auf meine Kinder. Und sie hat da gleich sofort einen Spruch gemacht, ne? Nämlich? Wo warst du und dies und das und... Also ging es nicht um den Jungen und die Schulprobleme? Nein, aber das war schon vorher schon, aber das ist das Ding, was der Auslöser war. Was gibt es denn außerhalb der Schulprobleme noch für Probleme zwischen dir und deiner Frau? Eigentlich nichts, aber... Doch, da muss es was geben, sonst haut die Frau nicht ab. Wie gesagt, mit dem Jungen, Stress in der Schule... Und wenn ich mit ihm dann rede drüber oder ihm eine Strafe gebe oder was, sie ist dann sofort auf 180. Also sie hält er mit zu dem Jungen? Ja, genau. Hast du den Jungen sehr bestraft? Nein, ich rede auf ihn ein und... Hast du ihn geschlagen? Ein Ohrfeige hat er gekriegt von mir, ja. Wie hat die Frau darauf reagiert? Ja, nicht gut, ne? Die haben Fahrräder geklaut und so da in der Schule und so eine Sachen gemacht, ne? Und der geht auf die Realschule. Heutzutage ist die Schule wichtig. Natürlich, natürlich. Und heutzutage, die Jugendlichen, die bauen nur mehr Scheiße, denken nicht an die Zukunft, an gar nichts. Ich als Vater, ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Natürlich, das ist ja auch völlig in Ordnung. Wie lange bist du mit deiner... Ich sag mal, Ohrfeige, das ist krass, aber das ist nicht mit dem Baseballschläger drauf oder so oder wie. So schlimme Fälle. Hast du deine Frau auch schon mal geschlagen? Früher, vor Jahren. Vor Jahren. Und das habe ich auch versucht, in den Griff zu bekommen. Und wie lange bist du mit deiner Frau schon zusammen? 13 Jahre sind wir zusammen. Ich sehe an deinem Namen, dass du auch ausländische Wurzeln hast. Ja, genau. Woher kommt ihr? Muss ich das sagen? Nee, du musst es nicht sagen. Aber ich möchte ich gerne nicht sagen. Nein, du musst es nicht sagen. Okay, aber ich kann dich fragen, kann es sein, kommt deine Frau, kommt ihr beiden aus der gleichen Gegend? Ja, genau. Okay, kann es sein, dass deine Frau dorthin geflogen ist? Nein, das glaube ich nicht. Da gibt es keine Perspektive da. Aber sie hat die Pässe mitgenommen. Ja, genau. Sie hat einen Bruder in der Schweiz. Hast du den angerufen? Nee, habe ich nicht. Hey, aber es gibt doch um euch herum sicher einen Clan von Verwandten. Es gab Aussagen von ihm. Aber er kann nicht sagen, wo sie ist oder ob er eine Nummer hat von der, gar nichts. Ach, du hast doch mit dem Kontakt gehabt. Ich nicht persönlich. Ah, aber und er weiß, dass seine Schwester, also deine Frau, weg ist. Das weiß der. Ja, genau. Ah, aber er sagt nicht, wo sie ist. Ja, viele wissen das. Alle wissen das. Alle wissen das? Ich stehe hier, ne? Wer ist alle? Ihre Verwandten, alle. Mit denen hast du schon versucht, Kontakt aufzunehmen? Nein. Aber du hast es rausgekriegt irgendwie? Ich hab's rausgekriegt, genau. Warum rufst du die Verwandten nicht an von ihr? Ja, das ist eine verflixte Sache, ne? Weil dann sofort gibt's Stress und Probleme und ich möchte keine Probleme, Mann. Wie viele Leute reden da rein. Okay, aber nehmen wir mal an, wer ist die nächste Verwandte? Lebt die Mutter deiner Mutter noch? Die Mutter? Mutter meiner Mutter? Nee, die Mutter deiner Frau, entschuldige. Ja, die lebt noch, aber die ist alte Frau, die ist zerbrechlich und... Okay, aber es gibt eine nahe Person, die du gut kennst, eine Verwandte von deiner Frau. Ja, genau, Schwester. Was ist so schlimm, wenn du die anrufst und sagst, ganz ehrlich, du bist besorgt und möchtest sehr gerne Kontakt zu deiner... Das habe ich doch gemacht, mit der Schwester gesprochen. Ah, und was sagt die Schwester? Die Schwester hat nur Öl ins Feuer gegießen. Das heißt? Sie hat mir nur Vorwürfe gemacht, Ne? Welche Art von Vorwürfen? Ja, du hast sie mit ihr geredet, du hast sie ignoriert und solche Sachen, ne? Backer, ich glaube ja auch, dass da noch viel mehr ist, als was du mir erzählst. Wenn die Frau mit 3 Kindern abhaut, das ist so eine große Aktion, dann muss der das Wasser bis zum Halse stehen. Ja, ihr wurde das auch, glaube ich, ich weiß es nicht, zu viel, weil mit den Kindern... Ich war am Arbeiten, 10-12 Stunden am Tag und sie musste dann mit dem Jungen dann noch einmal Therapie gemacht, dass wir zum Psychologen wegen ihm gucken, was Sache ist, wo es dann liegt. Ist die Ehe im Prinzip kaputt, kann man das sagen? Nein, Mann. Ich liebe sie, sie liebt mich, das ist ganz klar. Ja, das sagst du jetzt. Sie ist weg, sie ist von dir abgehauen. Ja, so genau. Groß kann die Liebe nicht sein von ihr zu dir. Ich sag's nur so. Vielleicht musst du es auch mal erstmal realisieren, was da passiert ist. Das ist ja nicht eine Kleinigkeit. Also wie gesagt, momentan, ich kann nichts realisieren. Ich habe diese Woche schon freigenommen. Gibt es denn, hast du dir mal überlegt, gibt es nicht eine Respektperson, die du respektierst und deine Frau auch respektierst, die vermitteln könnte? Momentan nichts. So eine Stille. Ich komm nicht ran. Keiner gibt mir Informationen, nichts. Ich habe sogar beim Jugendamt, ich habe gedacht, vielleicht ist die irgendwo abgehauen. Also, keine Ahnung, man macht Gedanken daheim oder so. Jugendamt habe ich kontaktiert, habe ich gesagt, so und so, bitte, dass ich mal mit dir sprechen kann, dass wir die Sache regeln können. Hast du den Eindruck, dass das Jugendamt weiß, wo sie ist? Also, sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Mhm. Sie haben mir gesagt, ich habe keine Information, nichts. Es kam von der Frau auch keine SMS, keine Mail, gar nichts. Nein. Gar nicht. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Ja, genau. Mhm. Vielleicht und ich sehe hier die Kindergarten von dem Kleinen, die Schule von dem Großen. Mhm. Ich bin überfordert. Ich komme hier nicht klar, Mann. Mhm. Wen hast du überhaupt als Gesprächspartner? Keinen. Wie ist es mit deiner Familie? Ich bin Mutterseelen allein. Du hast keine Familienmitglieder? Ja. Mhm. Ich habe versucht, im Internet schon überall Hilfe zu holen, aber ich finde nichts. Seid ihr gläubige Menschen? Ich bin ein gläubiger Mensch. Und deine Frau auch? Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, dass vielleicht ein Geistlicher vermitteln könnte? Kennt ihr gemeinsam einen Geistlichen? Ich würde doch alles drum geben. Alles würde ich drum geben. Meine Frage ist, kennst du einen Geistlichen, den du ansprechen könntest? Nein. Ich weiß sogar nicht, was ich machen soll. Nee, es ist wirklich in der Tat schwer. Wenn die ganze Familie der Frau... Das Problem ist doch, ich habe die Befürchtung, dass sie auch von jemandem irgendwie beeinflusst wird. Mhm. Und du weißt doch, man muss das untereinander klar machen. Wenn viele Leute von außen reden, dann tut man das Falsche. Ja gut, das mag ja sein, aber deine Frau, wie alt ist deine Frau? 34. Okay, eine erwachsene Frau, die eine gravierende Entscheidung getroffen hat. Was hältst du davon, wenn du nochmal Kontakt aufnimmst mit dem Bruder in der Schweiz? Das bringt nichts. Das würde nur zu Verhärtung führen. Hast du die Adresse von dem Bruder in der Schweiz? Nein, die habe ich nicht. Hast du auch nicht. Ich habe auch die Nummer nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos. Wenn du sagst, bei allen Verwandten, über die Schwester kannst du auch nicht nochmal Kontakt aufnehmen. Nee, könntest du der Schwester einen Brief geben an deine Frau? Ich habe alles versucht, dass ich einen Brief oder dass ich mit ihr spreche oder wie auch immer. Oder dass sie sich wenigstens meldet, aber... Was heißt, du hast alles versucht mit Brief? Hast du einen Brief geschrieben? Und ja, Brief, genau. Wem hast du den Brief gegeben? Niemand, hier ist der, bei mir. Ja, aber das ist ja gerade mein Vorschlag. Kannst du den Brief nicht der Schwester überreichen? Du kannst jetzt nicht da sitzen und heulen, Mensch. Lass uns doch mal überlegen, was du machen könntest. Wenn dir an deine Frau gelegen ist, was ich dir abnehme. Wenn du Fehler gemacht hast und du die Fehler bereust. Ich stehe dazu. So, wenn ich Fehler mache, dann stehe ich dazu. So, dann schreib das alles auf. Mit ehrlichem Herzen. und gib diesen Brief der Schwester deiner Frau, in der Hoffnung, dass sie ihn weiterreicht. Ja, okay, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, ich überlege ja nur, damit irgendwie ein kleiner Kontakt besteht. Aber bei ihr sehe ich Hass bei der Schwester. Die will nicht, dass sie zusammenkommen, das sehe ich. Weil ich habe das Gespräch auch mit ihr gesucht. Und das hat nichts gebracht. Dennoch würde ich es nochmal versuchen. Es geht hier so um deine Familie, um deine Zukunft. Ja, darum rufe ich auch bei dir an, was ich noch machen kann. Lass uns noch mal überlegen mit dem Geistlichen. Du gehst in eine Moschee. Nein. Nein, bist du Christ? Nein, ich bin gläubiger Mensch, aber ich bin kein Christ, kein Moslem, nichts. Ich glaube an Gott. Achso, du bist gar nicht in einer Gemeinde organisiert? Nein, gar nicht. Achso, verstehe. Okay, dann geht das natürlich nicht mit dem Geistlichen. Ich weiß nur, wenn wir vielleicht miteinander reden könnten, telefonisch, wie auch immer, dass man dann schon den ersten Schritt gemacht hat. Ne? Wenn du sagst, dass die Schwester so sehr gegen dich ist, geh doch nochmal im Kopf genau durch, wer in der Familie deiner Schwester ist, den du eventuell doch ansprechen könntest, der dir ein bisschen wohler gesonnen ist. Wer wäre das? Ich sehe da keinen. Bitte? Ich sehe da keinen. Warte, dann habe ich keine Idee. Ich würde trotzdem den Weg nochmal über die Schwester gehen. Ich würde alles machen, und wenn ich auch nochmal ein paar Mal einen vor die Nase bekäme, um etwas zu tun und um auch zu zeigen, dass es mir leid tut. Ich habe sonst keine Idee. Wenn du sagst, das ist alles dicht und alles zu, weiß ich nicht weiter. Ja, das ist nicht neu. Überall die Stellen, wo ich angerufen habe, alle sagen, ich kann dir nicht helfen, ne? So, also meine Idee war das nochmal mit der Schwester. Jetzt wird dich meine Psychologin aber nochmal anrufen, vielleicht hat die noch eine Idee. Wir wollen jetzt alle mal mit ranziehen. Vielleicht kommt da noch ein Vorschlag, okay? Okay, so. Ja. So, dann bitte ich dich aufzulegen, wir melden uns gleich. Ich danke dir. Sehr gerne. Viel Glück wünsche ich dir und danke. Hoffentlich klappt es irgendwie. Alles Gute. Tschüss. Danke, so. Ja. Ciao. Nathalie, 35. Guten Morgen, Nathalie. Hallo, guten Morgen. Hallo, Nathalie. Und was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, also erstmal schön, dich zu sprechen. Dankeschön. geht's darum, uns ist was Doofes passiert mit unserem knapp über 3-jährigen Sohn, der im Kindergarten Opfer sexuellen Übergriffes wurde durch 3 ältere Kinder, in dem... Ja. Eigentlich so das Konzept des Kindergartens ist, die Kinder halt auch mal über längere Zeit unbeaufsichtigt spielen zu lassen. Wie alt sind denn die anderen Kinder? Die sind so, also zwischen 5 und 6. Und was haben die mit deinem 3-jährigen Kind gemacht? Also die waren alleine in einem sogenannten Bewegungsraum. Und naja, weil es da warm ist und die ja da toben, spielen die generell leicht bekleidet und... Ja, waren da, wie gesagt, alleine, haben ihn festgehalten. Als er rufen wollte, irgendwie, dass er, oder lauter rufen wollte, dass er das nicht wollte, den Mund zugehalten, ihm die Unterhose runtergezogen. Und alle 3 haben sich dann auch, also oral, an seinem Geschlechtsteil zu schaffen gemacht. Mhm. Hat er dir das so erzählt? Ja, also wir wurden telefonisch informiert danach. Also kam eine Erzieherin dann dazu, ne, und hat das dann mitbekommen live und hat das natürlich dann gleich unterbunden. Und ich wurde dann angerufen und habe den Kleinen dann auch abgeholt und bin erstmal mit ihm mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend gefahren und dann hat er mir das genauso wiedergegeben. Mhm. Ich bin gerade erstaunt darüber, dass kleine Kinder sowas mit kleinen Kindern machen. Ich glaube, sexuell kann man das nicht nennen, weil um Sexualität geht es da ja nicht. Es war ein körperlicher Übergriff, oder? Richtig, also es nennt sich ja auch, also im Gesetz wirklich sexueller Übergriff. Vom Kindergarten wurde es dann doch etwas runtergespielt, dass es halt Doktorspielchen waren, die etwas über die Grenze gegangen sind. Also wir haben dann auch Strafanzeige gestellt, aber... Naja, und stellt sich halt so ein bisschen die Frage, oder naja, man ist halt als Eltern echt total verunsichert, ne? Mhm. So. Hat der Kleine das denn als sehr schlimm empfunden? ja, schlimm schon insofern eben, dass er doch sehr froh war, dass er, also wir konnten dann toi toi toi ganz schnell den Kindergarten wechseln. Mhm. Als schlimm wird er natürlich empfunden haben, dass da andere, die sogar noch älter sind, etwas mit ihm einfach gemacht haben, was er nicht wollte. Richtig. Das ist natürlich schlimm. Das ist ja für jeden Menschen schlimm und somit auch für ein kleines Kind. Ich bin nur so ein bisschen gebremst, das sexuell zu nennen, weil die Täterkinder haben ja mit Sexualität auch noch nichts am Hut. Es ist einfach auf kindliche Maßstäbe gesehen ein gewalttätiger Akt gewesen. So gesehen schon, richtig. Ja, das schon, ja. Andererseits frage ich mich so ein bisschen, weil haben wir ja früher als Kinder auch erlebt, wie man das auffasst. Ist man da verärgert und vergisst das wieder oder ist man da geschockt? Wie schätzt du ihn ein? Du kennst ihn ja sehr gut, den Kleinen. Ja, anfangs, also das verwirrt uns ja jetzt noch, also das ist jetzt vor 2 Wochen passiert, das ist ja eben unser Hauptproblem, so dass wir anfangs noch dachten, ist alles gut, so, ja. Aber jetzt im Nachhinein sich halt doch zeigt, dass er doch sehr unruhig schläft und darüber hinaus dann doch sagt irgendwie, Kinder ärgern mich und, ne, also irgendwie andere Kinder sind böse. Naja, der wird richtig Angst auch gehabt haben in dem Moment, ne? Richtig, genau. Und das ist eben das, was also mir denn als Mutter halt so im Nachhinein doch immer wieder oder immer mehr in den Kopf kommt, dass die Bilder dazu kommen, ne? Also ihr habt ja schon mal richtig gehandelt, dass ihr das Kind aus dem Kindergarten noch rausgenommen habt, damit er nicht konfrontiert ist mit den anderen. Richtig, genau. Wie lange liegt das jetzt zurück? 2 Wochen. 2 Wochen. Ja. Hast du mal mit dem Kinderarzt drüber gesprochen? Ja, also der Kinderarzt sagt, also im Endeffekt erstmal weiter beobachten. Und ein Kinderpsychologe, es ist halt schwierig, ne? Ich meine, er ist knapp über 3 und also so das Schlimmste für uns ist eben, dass der Kindergarten es auch im Nachhinein halt nicht ändern will, ne? Das Konzept. So dass die weiter irgendwie. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die da unbeaufsichtigt waren. Ja, das haben die aber halt so wirklich als Betreuungskonzept und Betreuungspunkt auch in ihren Vertrag mit aufgenommen, dass nach Einschätzung der Gruppenleitung dementsprechend entschieden werden kann. Weil da hätte ja noch viel andere Sachen passieren können, die noch schlimmer sind. Richtig. Ich meine, ich gebe ja mein Kind in den Kindergarten, damit es eben beaufsichtigt ist und nicht das. Wie lange sind die Kinder dann? Wie ist das Zeitfenster? Wie lange sind die unbeaufsichtigt dann da? Das kann ich nicht genau sagen. Also da will ich jetzt auch nicht irgendwie, aber es muss also so, wie es im Nachhinein irgendwie sich dargestellt hat, dass alle 3 die Möglichkeit hatten, sich da oral irgendwie zu vergehen und irgendwie ein Mädchen von, oder ne, eins von den 3 Kindern irgendwie noch gerufen hat, wir spielen schön, auf Nachfrage der Kindergärtnerin, die in dem Moment, also weiß ich nicht, wie das zeitlich, ob das 10 Minuten waren oder 7, aber auf jeden Fall war da jede Minute zu viel, ne? Wusstet ihr vorher, dass der Kindergarten dieses Konzept genauso auch praktiziert? Also wir haben den Betreuungsvertrag ja so unterschrieben und ich meine, Domian, da glaub mir, da schüttel ich für mich am meisten den Kopf drüber, warum ich das überhaupt irgendwie so nicht gesehen habe. Aber für mich ist halt aus dem Punkt irgendwie hervorgegangen, dass keiner, ne, wenn ich einen 10-Stunden-Kita-Vertrag habe oder Kita-Gutschein habe, keiner 10 Stunden auf mein Kind gucken kann. Aber dass da sowas bei rauskommt und ich nie gedacht hätte, dass man dann 3-Jährigen irgendwie mit 3-, 5- bis 6-Jährigen irgendwie alleine lässt. Ja, ich finde schon, auch wenn man einen 10-Stunden-Vertrag da unterschreibt, würde ich davon ausgehen, dass mein Kind dann auch 10 Stunden betreut und beobachtet wird. Ja, dass aufgepasst wird. Ne? Dass aufgepasst wird, genau, ja, klar. Gerade bei so einem kleinen Kind. Das ist ja nun gerade das A und O, dass man dann so ein kleines Kind auch dort abgibt, dass man das Vertrauen dazu hat. Also jetzt kann man ja eigentlich nur hoffen, dass der Kleine das dann jetzt doch, er ist ja noch in einem sehr, sehr jungen Alter, wo die Gnade des Vergessens vielleicht eher über einen kommt, als wenn man ein bisschen älter ist. Hoffentlich. Hoffen wir das mal. Du beobachtest das. Du hast einen Kinderarzt, mit dem hast du darüber gesprochen. Und richtig. Wenn er irgendwie nach weiteren Wochen irgendwie sich seltsam benimmt, dann solltet ihr schon mit Absprache des Kinderarztes irgendwas machen, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Na, also so jetzt in dem neuen Kindergarten, wo er ist, das hat sich zum Beispiel dann auch jetzt so im Nachhinein gezeigt, dass er jetzt vorgestern zum Beispiel sich eine Ecke da, also die waren draußen und er hat sich eine Ecke gesucht, versteckt hinter so einem Spielhäuschen und hat da sein großes Geschäft verrichtet, hat dann aber der Kindergärtnerin Bescheid gesagt und also auf Nachfrage, ne, warum er das denn gemacht hat, er dann schon auch echt gesagt hat, weil ich Angst habe, alleine auf Toilette zu gehen. Ne? Ja, ja. Also was uns dann auch so ein bisschen eben auch die Frage in uns aufwirft, wie lange ging das schon? Ne? Warum haben wir das nicht gemerkt? Ach so, du hältst es für möglich, dass das sogar ein paar Mal passiert ist? Nee, ich glaube, also so ein sexueller Übergriff glaube ich nicht, dass der vorher schon mal passiert ist. Also das denke ich nicht. Aber schon, dass er, also dass die Möglichkeit vorher eben auch bestanden hat, dass man ihn ärgern konnte. Ja, ne? Ja, ja. Und dass also, ältere Kinder eben ihm vielleicht auf die Toilette gefolgt sind. Vielleicht, und ja, vielleicht. Also das ist jetzt die Aufgabe des neuen Kindergartens, da neues Vertrauen zu schaffen und dass der Kleine wieder entspannt wird. Richtig. Ja. Ist ja eine kuriose Geschichte. Das habe ich so auch noch nicht gehört. Aber ganz ehrlich, ich danke dir total für das Gespräch, weil das gibt mir echt Mut und Kraft, da weiterzugehen und das weiter durchzuhalten. Und ich bin auch, Nathalie, ich bin auch guter Dinge, dass der Kleine das verwinden wird. Ja. Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube ja, wenn du bist eine wunderbare Mama und jetzt der neue Kindergarten weiß auch um das, was da passiert ist. Die werden hoffentlich genauer hingucken und dann ist vielleicht in ein paar Wochen alles wieder vergessen und er fühlt sich auch in dem neuen Kindergarten wohl und alles ist gut. Das hoffen wir auch. Hoffen wir das mal gemeinsam, genau. Ne? Und dass dieser Betreuungspunkt geändert wird. Ja, das irritiert mich jetzt auch völlig. Also da hätte ich auch kein Verständnis als Elternteil auf so ein seltsames Konzept, sagen wir so. Alles klar. Nathalie, alles Gute dir und deinem Kleinen von Herzen. Vielen Dank für dein Ohr. Sehr gerne. Tschüss. Alles ciao. Klar, danke. Tschüss. 0800 220 50 50. Nochmal unser Hinweis auf morgen. Das Thema morgen heißt Autos und ich möchte infolgedessen gerne mit euch über Autos reden. Mögt ihr Autos? Hasst ihr Autos? Was habt ihr wegen Autos, in Autos, mit Autos schon erlebt? Seid ihr Autofetischisten? Habt ihr einen schweren Unfall erlebt oder vielleicht sogar verursacht und habt deshalb auch eine ganz besondere Meinung oder Verbindung zu Autos. Ihr könnt morgen ab 0 Uhr anrufen, gerne natürlich mailen und auch während der Sendung morgen anrufen. Hier ist Willi. Willi ist 79. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Domian heiße ich. Domian, ja. Ja, genau. Willi. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich habe das Gefühl, ich falle in ein tiefes Loch. Meine Frau ist vor 8 Monaten gestorben. Ah, das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid, Willi. Wir waren 54 Jahre verheiratet. Ist sie plötzlich verstorben, deine Frau? Ja, die ist ins Krankenhaus gekommen. Dann haben sie 9,5 Stunden operiert. Mhm. Und dann haben sie uns gesagt, dass das 50-50 ist. Was haben sie denn operiert? Die hat den Darmverschluss. Ach so. Mhm. Der Darm hatte sich eine Gebärmutter auch festgesetzt. Mhm. Haben sie den Darm eingekürzt, um 12 cm Eierstöcke rausgenommen. Mhm. Ja. Und dann haben sie uns Bescheid gesagt, dass die Nacht wohl nicht übersteht. 50-50. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das gibt es nicht. Die ist so eisern und sie hat so viel Kraft. Das schafft sie. Ja, und dann lag sie 2 Tage im Koma. Mhm. Dann habe ich mit ihr gesprochen und habe ihre Hand genommen und habe gesagt, Schatz, wenn du das verstehst, dann drück bitte meine Hand. Und dann hat sie nach gewisser Zeit die Hand gedrückt. Und so konnte ich mich mit ihr unterhalten. Was hast du ihr gesagt? Alles. Alles, was mir so am Tage eingefallen ist und was ich gemacht habe. Mhm. Und dass ich sie noch liebe und so weiter und so fort. Sehr schön. Sehr toll, dass du das gemacht hast. Und sie lag im Koma und hatte die Augen zu. Ja, sicher. Die haben sie im künstlichen Koma gelegt. Und trotzdem hat sie die Hand ein bisschen bewegen können, um dir zu zeigen, dass sie dich versteht. Ja, genau. Sie hat immer wieder gedrückt, wenn ich was gesagt hatte. Was ich gemacht habe, so am Tage, dann hat sie die Hand gedrückt. Ist sie aus diesem künstlichen Koma nochmal wach geworden? Ja, die ist wieder nach 2 Tagen ist wieder erwacht. Mhm. Und dann war die gut, so gut drauf. Sie hat gegessen, sie hat Beine aus dem Bett gehalten. Sie wollte mit dem Pfleger Karten spielen und so weiter und so fort. Mhm. Und nach, das war die erste Woche, und nach der 3. Woche haben sie nochmal operiert. Und zwar hatte die sich ein Virus eingefangen. Mhm. Ein Krankenhausvirus, versteht man ja, ne? Ach du je, ja, ja. Das ist natürlich sehr schlimm, wenn ein Mensch schon geschwächt ist und dann auch noch diesen Virus bekommt. Genau. Und dann war ich nachmittags bei ihr. Und da sagte sie, du musst jetzt nach Hause. Die Versammlung fängt gleich an von der Siedlung. Mhm. Ich sage, ich will aber nicht nach Hause, ich will bei dir bleiben. Nein, du musst jetzt gehen. Ja, dann bin ich gegangen. Dann haben sie noch mal operiert. Aber nur eine halbe Stunde. Haben sie gesehen, dass das keinen Zweck mehr hatte. Mhm. Und kommen an und Tag dahin, da liegt sie im Koma und ist auch nicht wieder wach geworden. Und eine Woche später habe ich dann 5 Stunden am Bett gesessen, wo sie gestorben ist. Mhm. Und ich komme da nicht drüber weg. Mhm. Ich schaffe das nicht. Du warst dann in dem Moment, als das Herz aufgehört hat zu schlagen, warst du da? Ja, sicher. Mhm. 5 Stunden habe ich gesessen bei ihr. Mhm. Hast du da auch nochmal die Hand angefasst? Und ich habe die ganze Zeit ihre Hand gehabt. Aber sie konnte nicht mehr zurück? Nein. Das ging nicht mehr? Mhm. Es ging ja nichts mehr. Die Nieren, Leber und alles ist ja ausgefasst. Ich verstehe das einfach nicht, warum sie die nochmal operiert haben. Ihr wart 54 Jahre, sagst du, verheiratet? 54 Jahre waren wir verheiratet. Wo das, ist ja? Das ist eine lange Zeit. Goldene Hochzeit gefeiert. Habt ihr Kinder gemeinsam? Ja, ein Sohn, der wird 50 dieses Jahr. Ist der in deiner Umgebung, in deiner Nähe? Nein, der wohnt in der Stadt. Also weiter weg von dir? Ja, so gut 6 Kilometer. Na gut, das ist ja nicht so weit. Das ist nicht so schlimm. Aber der hat auch nicht viel Zeit, weil der in einem Amt arbeitet und hat dann führende Position. Was ist jetzt für dich im Moment das Schlimmste? Abgesehen davon, dass sie nicht da ist, natürlich. Abends, wenn es 6 Uhr wird, dann wird der Abend so lang. Mhm. Mhm. Und ich sage meistens bis 12 Uhr. Ja. Mhm. Du kannst mich gar nicht verstehen. Ja. Ich bleibe meistens so bis 2 Uhr auf. Ich will dir ja deine Sendung aussehen. Mhm. Schlafen kann ich ja sowieso nicht. Mhm. Hast du denn, Willi, gibt es denn da in deinem Ort, wo du wohnst oder Dorf, gibt es denn ein paar Freunde, Menschen, die dich mal besuchen? Unsere ganzen Freunde sind tot. Mhm. Alle sind tot? Sind alle tot. Du musst dir das vorstellen, ich wohne in einer Siedlung. Nachbarn habe ich auch, aber glaub nicht, dass da einer kommt und man mit mir spricht. Nichts. Obwohl die das wissen und die kannten auch deine Frau. Ja, so, sehr gut sogar. Und da kommt keiner zu dir und sagt mal, ein Mensch kommt oder es ruft mal jemand an. Oder lädt dich mal jemand ein. Gar nichts. Habe ich auch schon gemacht, aber es kommt ja keiner. Mhm. Ach, du hast sogar jemanden eingeladen und dann kommen die nicht? Nee, die kommen nicht. Das ist schon sehr schlimm und sehr gemein, finde ich. Und die Menschen, die dir oder euch nahe standen, die sind alle verstorben schon? Die sind alle schon tot. Mhm. Ich bin der Letzte von dem ganzen Club. Jetzt müssen wir mal gucken. Gleich, das werden wir im Hintergrund gleich für dich machen. Ich finde, du musst mehr unter Menschen. Ich bin ja schon unter Menschen. Ich gehe ja jeden Tag raus. Ich bin immer unterwegs, besorge mir Blumen für meinen großen Garten. Aber du bist nur so, aber nur einfach so. In der Öffentlichkeit bist du. Du bist nicht direkt mit Leuten in Kontakt. Nein. Das meine ich jetzt. Ich bin nur immer unterwegs. Du bist immer unterwegs, so in Geschäften und etwas. Mhm. Und dann versuche ich noch mal ein paar zu treffen und unterhalte mich auch mit denen. Willi, ich fände zum Beispiel eine Trauergruppe was ganz Tolles für dich. Also wo Menschen sich treffen, die auch einen anderen Menschen verloren haben. Ja. So etwas in der Richtung überlegen wir uns jetzt mal für dich. Und wir rufen dich gleich wieder an und erklären dir das, wo das in deiner Gegend zu finden ist, okay? Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen. Ich muss nämlich jetzt Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Domian, wir waren 60 Jahre zusammen. Ja. Willi, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Alles klar. Bis gleich. Nicht auflegen, ne? Bitte auflegen, doch auflegen. In der Technik, Benjamin Vlies, morgen zum Thema Autos. Gute Nacht.